1. In der Vergangenheit sprach Gott zu verschiedenen Zeiten und auf vielfältige Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren. 2. Am Ende dieser Tage jedoch hat durch seinen Sohn zu uns gesprochen, den Sam Urban über als eingesetzten durch den das gesamte Universum erschaffen hat. 3. Ist der Abglanz von Gottes Herrlichkeit und das genau Ebenbild seines Wesens, der das gesamte Universum durch sein Machtvolles Wort aufrechterhält. Nachdem die Reinigung von den Sünden vollbracht hat, setzt er sich im Himmel und direkter Seat der göttlichen Majestät. 4. Der Dirch ist of so viel bedeutender geworden als die Engel, wie der Name, den er als Erbe empfangen hat, den er einen Word übertrifft. 5. Den zu welchem der Engel hat Gott Gemmels gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gesucht. Oder an ando estel, ich word sein vater sein, und a word mein Sohn sein? 6. Wenn er jedoch den Erstgeborenen ernüt in die Welt einfährt, heißt es, al Engel Gott sollen in Anbeten und sich vor ihm niederwerfen. 7. Über die Engel word hingegen gesagt, das sein Engel zu winden markt und sein Diener zu lodenden Feuerflammen gestaltet. 8. Über den Sohn jedoch sagte, den Thron, o Gott, bestet für all Ewigkeit und das Scepter der Gerechtigkeit ist das Kennzeichen deines Reichs. 9. Du hast die Gerechtigkeit geliebt und das Unrecht gehasst, die Schalb hat dich Gott, dein Gott, mit dem all der Freude geselbt und dich über den Gefahrten erhoben. 10. Zudem heißt es, du, Herr, erst am Anfang das Fundament der Erde gelegt, und die Himmel sind das Werk deiner Hand. 11. Dies werden verge hen, du aber bleibst bestehen, seil werden verulten wie ein Abgenutz Kleidungsstück. 12. Du wirst seiy einen Mantel zusammenrollen, und seiy werden verwandelt werden, du aber bleibst derselbe, und dein Jahr werden niemals enden. 13. Zu welchem der Engel hat of Gemmels gesagt, setz dich zu meiner Rechten, bisich dein Feinde als Schemel unter dein Fass lege? 14. Sind seiy nicht alle diglich dien und Geister, die ausgesandt werden, im Jenen zu helfen, die das Heil erben sollen?